allergrößte Glück. Nur der Soldat rühmt sich jedes Herzchen zu im ersten Augenblick. Nur dem Soldat. Ja, die schmucke Uniform, die macht sich doch ganz enorm. Wenn die vorbeien Reihen marschieren und reihen, singt alles mit. Schön ist bei den Soldaten, da singt das ganze Städtchen. Schön ist bei den Soldaten, das wissen alle Mädchen. Ja, das Militär, drei, drei, vier, lieben wir alle sehr. Drei, drei, vier, schön ist bei den Soldaten, schön ist beim Militär. Wenn dann der Sonntag kommt, wer liegt in Front beim Panz? Nur der Soldat. Und von wem sagt jeder voll Bewunderung, der kann? Von dem Soldat. Jeder Junge wünscht sich sehr, dass er doch Soldat schon wär. Jeder weiß, dass er dran ist. Wenn er ein Mann ist, geht er zum Heer. Schön ich bei den Soldaten, das singt das ganze Städtchen. Schön ist bei den Soldaten, das wissen alle Mädchen. Ja, das Militär, hei, hei, wir lieben wir alle sehr. Hei, hei, wir. Schön ist bei den Soldaten, schön ist beim Militär. Wir lieben wir alle sehr. Hey, hey, wir.